Siebtes Kapitel. Die Mesa glich einem Schiff, das in einer Meerenge aus löwengelbem Sand zwischen felsigen Steilküsten in eine Windstille geraten war. Von einer Talwand zur anderen zog sich ein schräger Streifen grün hin, der Fluss mit den Feldern daran. Auf dem Vorderdeck des steinernen Schiffs inmitten der Meerenge und anscheinend ein Teil von ihm, ein behauener, geometrischer Auswuchs des nackten Gesteins, der Pueblo Malpais. Block auf Block, jedes Stockwerk kleiner als das darunter befindliche, erhoben sich hohe Bauten gleich abgestuften, gekappten Pyramiden in den blauen Himmel. Ihnen zu Füßen lag ein Gewirr niedriger Häuser, ein Netz von Mauern. An drei Seiten fielen die Felswände je zur Ebene ab. Ein paar Rauchsäulen stiegen senkrecht in die unbewegte Luft und vergingen. »Merkwürdig«, sagte Lenina, »sehr merkwürdig.« Es war ihr üblicher Ausdruck der Ablehnung. »Gefällt mir nicht. Und auch der Mann gefällt mir nicht.« Sie wies auf den Indianer, der bestimmt worden war, sie in den Pueblo zu begleiten. Dieses Gefühl beruhte offenbar auf Gegenseitigkeit, denn sogar der Rücken des voranschreitenden Mannes drückte Feindseligkeit und finstere Verachtung aus. »Außerdem«, sie dämpfte die Stimme, »stinkt er.« Siegmund versuchte nicht, es zu leugnen. Sie gingen weiter. Plötzlich schien die Luft lebendig geworden zu sein und zu pulsieren mit der unermüdlichen Bewegung des Bluts. Droben in Malpais wurden die Trommeln gerührt. Die Schritte der beiden passten sich dem Rhythmus dieses geheimnisvollen Herzschlags an. Sie gingen rascher. Der Weg führte an den Fuß des Steilhangs. Über ihnen türmten sich die Wände 100 Meter hoch bis zum Deck des großen Mesa-Schiffs. »Schade, dass wir das Flugzeug nicht hier haben«, meinte Lenina und starrte verdrossen den glatten, regungslosen Steinleib an. »Ich hasse gehen. Und man kommt sich am Fuß eines Berges so klein vor.« Der Weg zog sich ein Stück im Schatten der Mesa hin, bog um einen Felsvorsprung und hier, in einer vom Regen ausgewaschenen Schlucht, führte der steinerne Fallrieb hinauf. Sie erkletterten es. Der Pfad war ausnehmend steil und lief im Zickzack von einer Wand der Schlucht zur anderen. Manchmal waren die Trommeln kaum noch zu vernehmen, manchmal schienen sie hinter der nächsten Biegung zu dröhnen. Auf halbem Weg flog ein Adler so dicht an ihnen vorbei, dass sein Schwingenschlag ihnen kühl ins Gesicht wehte. In einem Felsspalt lag ein Haufen Knochen. Das alles war niederdrückend merkwürdig, und der Indianer stank immer stärker. Endlich gelangten sie aus der Schlucht ins volle Sonnenlicht. Die Hochfläche der Mesa glich einem Verdeck aus Stein. »Sieht aus wie der Flugturm von Tempelhof«, fand Lenina. Aber nicht lange sollte sie sich über diese Entdeckung einer beruhigenden Ähnlichkeit freuen. Ein weiches Tappen von Schritten ließ sie sich umwenden. Zwei Indianer, nackt vom Hals bis zum Nabel, die dunkelbraunen Leiber mit weißen Linien bemalt, »wie asphaltierte Tennisplätze«, beschrieb Lenina sie später, »die Gesichter unmenschlich entstellt durch dick aufgetragenes Scharlachrot, Schwarz und Ocker, kamen dem Pfad herangelaufen. In ihr schwarzes Haar waren Fuchspelz und rote Stofffetzen eingeflochten. Behänge aus Truthahnfedern flatterten um ihre Schultern, hohe Federkronen explodierten in grellen Farben um ihre Köpfe. Bei jedem Schritt klirrten und rasselten ihre silbernen Armbänder und ihre schweren Halsketten aus Knochen und Türkisen. Ohne ein Wort liefen sie lautlos in ihren Fellmokassins dahin. Einer hielt ein Büschel Federn, der andere trug in jeder Hand etwas, das von fern 3-4 dicken Seilenden glich. Eines der Seile wand sich unruhig hin und her, und plötzlich erkannte Lenina, dass es Schlangen waren. Immer näher kamen die beiden Männer. Ihre dunklen Augen waren auf Lenina gerichtet, aber nicht das geringste Anzeichen deutete darauf, dass sie sie überhaupt wahrnahmen. Die Schlange, die sich eben noch gewunden hatte, hing nun schlaff mit den anderen herab. Sie eilten vorüber. Das gefällt mir nicht, sagte Lenina, aber schon gar nicht. Noch weit weniger gefiel ihr, was sie am Eingang des Pueblo sah, während sie auf den Führer warteten, der hineingegangen war, um weitere Weisungen einzuholen. Vor allem der Schmutz und dann die Abfallhaufen, der Staub, die Köter, die Fliegen. Ihr Gesicht verzog sich vor Ekel. Sie hielt das Taschentuch vor die Nase. »Wie kann man nur so leben?« rief sie in ungläubiger Entrüstung aus. »Es war einfach undenkbar.« Sigmund zuckte philosophisch die Achseln. »Jedenfalls leben sie seit 5.000 oder 6.000 Jahren so und werden sich wohl inzwischen daran gewöhnt haben.« »Wo die Reinlichkeit am größten ist, Forts Hilfe am nächsten«, beharrte sie. »Stimmt. Und je zivilisierter, desto sterilisierter«, ergänzte Sigmund spöttisch die zweite Schlafschullektion aus dem ABC der Hygiene. »Aber diese Leute haben nie von Fort dem Herrn gehört und sind nicht zivilisiert. Es hat also gar keinen Sinn. Oh!« Sie packte ihn am Arm. »Sieh nur!« Ein fast nackter Indianer klomm ganz langsam über eine Leiter von der im ersten Stock liegenden Terrasse eines nahen Hauses herab, Sprosse nach Sprosse, mit der zitternden Vorsicht hohen Alters. Sein Gesicht war über und über voll Runzeln und schwarz wie eine Maske aus Obsidian. Der zahnlose Mund war eingefallen, in den Mundwinkeln und am Kinn schimmerten ein paar lange Borsten fast weiß auf der dunklen Haut. Das lange, offene Haar hing in grauen Strähnen um sein Gesicht, sein Leib war krumm und bis auf die Knochen ausgemergelt, fast fleischlos. Ganz langsam stieg er herab, hielt auf jeder Sprosse inne, bevor er den nächsten Schritt wagte. »Was ist mit ihm los?« flüsterte Lenina, die Augen vor Grauen und Staunen weit aufgerissen. »Er ist alt geworden, weiter nichts«, antwortete Sigmund möglichst gleichmütig. Auch er war erschrocken, bemühte sich aber, sich nichts anmerken zu lassen. »Alt?« wiederholte sie. »Unser Direktor ist doch auch alt. Viele Menschen sind alt, aber keiner sieht so aus.« »Weil wir ihnen nicht gestatten, so auszusehen. Wir schützen sie vor Krankheiten. Wir halten ihre innere Sekretion künstlich in jugendlichem Gleichgewicht. Wir lassen ihren Magnesium-Calcium-Spiegel nicht unter den eines 30-Jährigen sinken. Wir verabreichen ihnen Frischzellen. Wir halten ihren Stoffwechsel in Gang. Deshalb sehen sie nicht so aus wie der dort. Hinzu kommt, dass die meisten von ihnen sterben, lange bevor sie das Alter dieses Geschöpfs erreicht haben. Kraftvolle Jugend bis zum 60. Jahr und dann schwupps das Ende.« Lenina hörte nicht zu. Sie beobachtete den Greis. Langsam, unendlich langsam kroch er herab. Seine Füße berührten den Erdboden. Er wandte sich um. Die Augen in den tief eingesunkenen Höhlen strahlten noch ungewöhnlich hell. Ausdruckslos und ohne Staunen blickte er sie eine lange Sekunde an, als wäre sie gar nicht da. Dann humpelte er mit krummem Rücken an ihnen vorbei und verschwand. »Das ist ja entsetzlich«, flüsterte sie. »Das ist grauenhaft. Wären wir nur nicht hierher gekommen.« Sie suchte nach dem Soma in ihrer Tasche und entdeckte, dass sie es ganz gegen ihre Art aus Versehen unten in der Schutzhütte liegen gelassen hatte. Auch Sigmund hatte keines bei sich. Hilflos musste sie den Schrecknissen von Malpais ins Auge sehen. Sie häuften sich rasch. Beim Anblick zweier junger Frauen, die ihren Säuglingen die Brust gaben, errötete sie und wandte das Gesicht ab. In ihrem ganzen Leben hatte sie noch nie etwas so Unanständiges erblickt. Und das Allerschlimmste war, dass Sigmund, statt darüber taktvoll hinwegzugehen, offen über diese abstoßende Szene zu sprechen begann. Nun, da die Wirkung des Somas verflogen war, schämte er sich seiner Schwäche am Morgen im Hotel und machte besondere Anstrengungen, sich als freigeistige Kraftnatur aufzuspielen. »Ein wundervoll inniges Verhältnis«, bemerkte er bewusst anstößig, »welches tiefe Gefühl es erzeugen muss. Oft scheint es mir, als hätte ich etwas versäumt, weil ich keine Mutter hatte. Und vielleicht hast du auch etwas versäumt, Lenina, weil du keine Mutter bist. Stell dir das vor, wie du hier sitzt, dein eigenes Baby im Arm. Siegmund, wie kannst du nur? Ein altes Weib mit entzündeten Augen und kranker Haut, das vorüberkam, lenkte sie von ihrer Entrüstung ab. »Gehen wir doch«, bat sie. »Mir gefällt das nicht.« In diesem Augenblick kam der Führer zurück, winkte ihnen, ihm zu folgen, und führte sie einen schmalen Weg zwischen den Häusern entlang. Sie bogen um die Ecke. Auf einem Abfallhaufen lag ein toter Hund. Eine Frau mit einem Kropf suchte einem kleinen Mädchen das Haar nach Läusen ab. Der Führer blieb am Fuß einer Leiter stehen und wies energisch mit der Hand nach oben und dann nach vorn. Sie folgten seinem stummen Befehl, stiegen die Leiter hinauf und betraten durch die Tür an ihrem Ende einen langen, schmalen Raum, der fast dunkel war und nach Rauch, Bratfett und viel getragenen, selten gewaschenen Kleidern roch. An seinem anderen Ende war eine zweite Tür, durch die ein Sonnenstrahl und der nahe Lärm sehr lauter Trommeln drangen. Sie traten durch diese Tür ins Freie und befanden sich auf einer breiten Terrasse. Unter ihnen lag, von den hohen Häusern eingeschlossen, der Dorfplatz, auf dem sich die Indianer drängten. Grelle Decken, Federn in schwarzem Haar, glitzernde Türkise und dunkle Haut, die vor Hitze glänzte. Lenina hielt das Taschentuch wieder vor die Nase. In einem freien Raum inmitten des Platzes bemerkte sie zwei kreisrunde Platten aus Mauerwerk und gestampftem Lehm, offenbar die Dächer unterirdischer Kammern, denn jede Platte hatte in der Mitte eine Luke, durch die eine Leiter aus der dunklen Tiefe herausragte. Unterirdisches Flötenspiel drang herauf und verlor sich fast völlig im gleichbleibenden, erbarmungslosen Klang der hartnäckigen Trommeln. Die Trommeln gefielen Lenina. Mit geschlossenen Augen überließ sie sich ihrem immer wiederkehrenden, gedämpften Donnerrollen, ließ ihr Bewusstsein mehr und mehr davon durchdringen, bis von der ganzen Welt nichts übrig blieb als der Klang dieses dumpfen Pulsschlags. Er erinnerte sie anheimelnd an die synthetischen Geräusche bei den Eintrachtsandachten und Forttagsfeiern. »Rutschi putschi«, flüsterte sie vor sich hin, »diese Trommeln hier erdröhnten in genau demselben Rhythmus.« Plötzlich ein überraschendes Anstimmen von Gesang. Hunderte von Männerstimmen schrien wild in rauem, metallischem Chor. Einige langgezogene Töne, dann Schweigen, das nachdröhnende Schweigen der Trommeln. Dann schrill, in wieherndem Sopran die Antwort der Frauen. Abermals Trommelklang und wieder der männertiefe, wilde Bejahung ihres Mannestums. Befremdlich? Ja, die Gegend war befremdlich, ebenso die Musik und die Tracht, die Kröpfe und die Hautkrankheiten und die alten Leute. Aber diese Vorführung selbst, an der schien gar nichts Befremdliches zu sein. Es erinnert mich an eine Vereinigungssingerei der niederen Kasten, bemerkte Lenina zu Siegmund. Doch es dauerte nicht lange, da erinnerte es sie schon weit weniger an diese harmlosen Veranstaltungen. Denn aus den runden unterirdischen Kammern schwärmte plötzlich eine gespenstische Schar von Ungeheuern hervor, grässlich maskiert oder stark bemalt, dass alle Ähnlichkeit mit menschlichen Wesen verschwunden war, stampften sie in sonderbar hinkendem Tanz rund um den Platz, immer herum, sangen und tanzten rascher bei jeder Runde. Die Trommeln hatten einen neuen, schnelleren Rhythmus angenommen, der wie Fieberpulsschlag in den Ohren klang. Die Zuschauer begannen mit den Tänzern zu singen, lauter und lauter. Eine Frau kreischte auf, noch eine und eine dritte, als würden sie umgebracht. Plötzlich sprang der Vortänzer aus dem Kreis, lief zu einer großen Holztruhe am Rand des Platzes, hob den Deckel und zog ein paar schwarze Schlangen hervor. Ein gewaltiger Schrei gellte von der Menge auf, und alle Tänzer eilten mit ausgestreckten Händen auf den Mann zu. Er warf die Schlangen den Näherkommenden zu, griff wieder in die Truhe, zog noch mehr Schlangen hervor, schwarze und braune und gefleckte und immer mehr, und warf sie unter die Tänzer. Der Tanz begann in anderem Rhythmus von neuem. Ringsherum tanzten sie, selber Schlangen gleich, samt ihren Schlangen mit weichen Wellenbewegung der Knie und Hüften. Immer herum, immer herum. Der Vortänzer gab ein Zeichen. Eine Schlange nach der anderen wurde in der Mitte des Platzes auf die Erde geworfen. Aus der unterirdischen Tiefe stieg ein alter Mann und bestreute sie mit Maismehl. Durch die andere Luke erschien eine Frau und besprengte sie mit Wasser aus einem schwarzen Krug. Dann hob der Greis die Hand, und völlig unvermutet und erschreckend trat lautlose Stille ein. Die Trommeln waren verstummt. Alles Leben schien erloschen zu sein. Der Alte wies auf die beiden Luken, die in die Unterwelt führten. Langsam, von unsichtbaren Armen emporgehoben, entstieg der einen Luke das Bild eines Adlers, der anderen das eines nackten Mannes am Kreuz. Sie schwebten über der Menge, scheinbar aus eigener Kraft, gleich Wächtern. Der Alte klatschte in die Hände. Ein Jüngling von etwa 18 Jahren, nur mit einem Lendentuch aus weißer Baumwolle bekleidet, trat aus der Menge vor ihn hin, die Arme über der Brust gekreuzt, den Kopf gesenkt. Der Greis machte das Zeichen des Kreuzes über ihn und wandte sich ab. Langsam begann der Jüngling, den Haufen sich windender Schlangen zu umschreiten. Nach der ersten Runde, auf halbem Weg der zweiten, näherte sich ihm aus der Reihe der Tänzer ein hochgewachsener Mann in der Maske eines Präriewolfs, in den Händen eine geknotete Ledergeißel. Der Jüngling schritt weiter, als gewahrte er ihn nicht. Der Präriewolf hob die Peitsche. Ein langer Augenblick der Erwartung. Dann eine schnelle Bewegung. Der Riemen pfiff durch die Luft und fiel mit einem lauten, satten Klatschen auf die Haut. Ein Zittern durchlief den Jüngling, aber er blieb stumm und ging im gleichen, gemessenen Schritt weiter. Der Präriewolf schlug nochmals zu und nochmals. Bei jedem Schlag holte die Menge tief Atem, den sie mit einem Stöhnen wieder ausstieß. Der Jüngling schritt weiter. Zweimal, dreimal, viermal rundete er den Kreis. Das Blut floss. Fünfmal herum, sechsmal. Plötzlich barg Lenina das Gesicht in den Händen und begann zu schluchzen. »Oh, sie sollen aufhören«, flehte sie. Aber die Peitsche fiel unerbittlich. Viel, viel. Siebte Runde. Auf einmal wankte der Jüngling und stürzte lautlos aufs Gesicht. Der Greis beugte sich über ihn und berührte seinen Rücken mit einer weißen Feder, hielt sie, die nun blutrot war, einen Augenblick in die Höhe, damit die Menge sie sehen konnte, und schwenkte sie dreimal über den Schlangen. Ein paar rote Tropfen fielen nieder, und plötzlich brachen die Trommeln wieder in Panik aus, die Töne überstürzten sich und allgemeines gewaltiges Geschrei setzte ein. Die Tänzer stürmten vor, ergriffen die Schlangen und flohen vom Dorfplatz. Die Männer, Frauen und Kinder, alle liefen ihnen nach, und eine Minute später war der Platz leer. Nur der Jüngling lag hingestreckt, wo er gestürzt war, und rührte sich nicht. Drei alte Weiber kamen aus einem Haus, hoben ihn nicht ohne Mühe auf und trugen ihn hinein. Der Adler und der Mann am Kreuz hielten noch ein wenig Wache über dem menschenleeren Pueblo. Dann, als hätten sie genug gesehen, sanken sie langsam durch die Luken zurück in die Unterwelt. Lenina schluchzte noch immer. »Unerträglich, grauenhaft«, wiederholte sie immer wieder auf Sigmunds vergebliche Beruhigungsversuche. »Unerträglich, grauenhaft, dieses Blut«, sie schauderte. »Oh, wenn ich nur mein Soma hier hätte!« In dem Raum hinter ihnen ertönten Schritte. Lenina rührte sich nicht und blieb sitzen, das Gesicht in den Händen verborgen, ohne einen Blick für die Umgebung. Nur Sigmund wandte sich um. Der junge Mann, der die Terrasse betrat, war indianisch gekleidet, aber sein geflochtenes Haar war strohblond, seine Augen blassblau und seine Haut die eines Weißen, jedoch tief gebräunt. »Hallo, guten Tag«, sagte der Fremde mit tadelloser, wenn auch eigenartiger Aussprache. »Sie sind Zivilisierte. Sie kommen von der anderen Welt, außerhalb der Reservation?« »Wer zum Boganowski?« begann Sigmund erstaunt. Der junge Mann schüttelte mit einem Seufzer den Kopf. »Ein höchst bedauernswerter junger Herr«, sagte er und wies auf die Blutlache inmitten des Platzes. »Sehen Sie diesen verdammten Fleck?« fragte er, bebend vor Mitgefühl. »Ein Gramm versuchen ist besser als fluchen«, sagte Lenina automatisch hinter den vors Gesicht geschlagenen Händen. »Wenn ich nur mein Soma hätte!« »Ich hätte an seiner Stelle sein sollen«, fuhr der junge Mann fort. »Warum haben Sie mich nicht zum Opfer zugelassen? 10-mal wäre ich herumgegangen, 12, 15-mal. Palautiva brachte es nur auf 7-mal. Ich hätte Ihnen doppelt so viel Blut gegeben, mit Purpur die unermesslichen Gewässer färben können.« Er breitete schwärmerisch die Arme aus und ließ sie dann verzweifelt fallen. »Aber Sie dulden mich nicht. Sie mögen mich nicht, meiner Hautfarbe wegen. Immer ist es mir so ergangen, immer.« Tränen standen in seinen Augen, tief beschämt wandte er sich ab. Vor Staunen vergaß Lenina, dass sie kein Soma bei sich hatte. Sie nahm die Hände vom Gesicht und sah zum ersten Mal den Fremden an. »Wollen Sie allen Ernstes sagen, dass Sie mit der Peitsche geschlagen werden wollten?« Noch immer abgewandt, nickte der junge Mann. »Zum Heil des Pueblo, damit der Regen fällt und der Mais wächst. Und zu Ehren Pukongs und Jesu. Und damit man sieht, dass ich Schmerz ertragen kann, ohne zu schreien. Jawohl!« Seine Stimme tönte auf einmal voller. Er wandte sich den beiden mit stolzem Straffen der Schultern wieder zu, das Kinn herausfordernd gehoben. »Damit man sieht, dass ich ein Mann bin. Oh!« Er zog scharf die Luft ein und verstummte. Zum ersten Mal in seinem Leben erblickte er ein Mädchen, dessen Wangen nicht die Farbe von Schokolade oder Hundeleber hatten, dessen Haar rotblond und dauergewellt war und das ihn, nie gekanntes Wunder, mit wohlwollender Teilnahme betrachtete. Lenina lächelte ihn an. »So ein netter Junge«, dachte sie, »und wirklich gut gebaut.« Dem jungen Mann schoss das Blut ins Gesicht. Er schlug die Augen nieder, hob für eine Sekunde wieder den Blick, und da sie ihn noch immer anlächelte, war er so überwältigt, dass er sich abwenden musste. Er tat, als betrachtete er angestrengt etwas auf der anderen Seite des Platzes. Sigmunds Fragen boten Ablenkung. Wer, wieso, wann, woher? Den Blick auf Sigmund geheftet, weil er sich so sehr nach Leninas Lächeln sehnte, dass er sie nicht anzusehen wagte, versuchte der junge Mann, seine Herkunft zu erklären. Er und Philine, seine Mutter, Lenina guckte peinlich berührt, waren Fremde in der Reservation. Philine stammte aus der anderen Welt. Sie war lange vor seiner Geburt mit einem Mann hierher gekommen, der sein Vater war. Sigmund spitzte die Ohren. Sie hatte allein einen Spaziergang in den Bergen, dort oben im Norden, unternommen, war an einer steilen Stelle abgestürzt und hatte sich am Kopf verletzt. »Weiter, weiter«, drängte Sigmund erregt. »Jäger aus Malpais hatten sie gefunden und in den Pueblo gebracht. Den Mann, der sein Vater war, hatte Philine niemals wiedergesehen. Er hieß Tomakin.« Es stimmte. Thomas war der Vorname des Brut- und Normdirektors. Er war wohl ohne sie in die andere Welt zurückgeflogen, der böse, lieblose, abscheuliche Mann. »Und so kam ich in Malpais zur Welt«, schloss er. »In Malpais«, und er schüttelte den Kopf. diese schmutzstarrende Hütte am Rande des Pueblo. Eine Zone von Staub und Abfällen trennte sie vom Dorf. Zwei ausgehungerte Köter schnüffelten schamlos im Unrat vor der Schwelle. Als die drei eintraten, stank ihnen fliegendurchsummte Dämmerung entgegen. »Philine«, rief der junge Mann. »Komme schon«, erwiderte von drinnen eine raue Frauenstimme. Sie warteten. Auf der Erde standen Näpfe mit den Überresten einer oder auch mehrerer Mahlzeiten. Die Tür ging auf. Eine äußerst dicke, blonde Squaw trat über die Schwelle und blieb beim Anblick der Fremden mit offenem Mund stehen, als traute sie ihren Augen nicht. Lenina bemerkte angeekelt, dass ihr zwei Vorderzähne fehlten und die Farbe der übrig gebliebenen Zähne. Sie schauderte. Das war noch ärger als der alte Mann. So dick und die Falten in ihrem Gesicht, die Schwammigkeit, die Runzeln und die schlaffen Wangen mit den dunkelroten Flecken, die roten Äderchen an ihrer Nase, die blutunterlaufenen Augen und der Hals und die zerrissene, schmutzige Decke, die sie über den Kopf gezogen hatte und unter diesem braunen, kartoffelsackartigen Kittel die riesigen Brüste, der vorgewölbte Bauch, die Hüften. Oh, tausendmal ärger ist der alte Mann. Plötzlich brach die Person in eine Flut von Worten aus, eilte Lenina mit ausgestreckten Armen entgegen und allmächtiger fort, wie ekelhaft, gleich wird ihr übel werden, drückte sie an diese Wölbung, diesen Busen und begann sie abzuküssen. Fort! Sie küsste sabbernd und roch so grauenhaft, nahm augenscheinlich nie ein Bad und stank nach dem ekelhaften Zeug, das man in die Delta- und Epsilon-Flaschen tat. Nein, das Gerücht über Sigmund war eine Lüge, stank buchstäblich nach Alkohol. Lenina machte sich so rasch wie möglich los. Ein verheultes, entstelltes Gesicht starrte sie an. Die Person weinte. »Oh, meine Liebe!« »Meine Liebe!« Die Worte sprudelten unter Schluchzen hervor. »Wenn Sie wüssten, wie froh, nach so vielen Jahren, endlich ein zivilisiertes Gesicht und zivilisierte Kleider. Ich dachte schon, dass ich nie wieder im Leben ein Stück echte Acetatseide sehen würde.« Sie befühlte Leninas Blusenärmel. Ihre Fingernägel waren kohlschwarz. »Und diese hinreißenden Viskose-Samthosen, wissen Sie, meine Liebe, ich habe noch meine alten Kleider, in denen ich hierher kam, aber habe sie in einer Truhe aufbewahrt. Später werde ich sie Ihnen zeigen. Vielleicht hat der Acetatstoff schon überall Löcher und einen reizenden weißen Patronengürtel habe ich auch noch, aber Ihr grüner aus Safian-Ersatz ist wirklich noch hübscher. Mir hat mein Gürtel freilich nicht viel genützt.« Ihre Tränen strömten von neuem. »Michel wird Ihnen ja schon alles erzählt haben, was ich leiden musste, und kein Gramm Soma weit und breit. Nur dann und wann ein Schluck Mezcal, wenn Popé welches brachte. Popé war einer meiner Freunde. Aber man fühlt sich gar nicht wohl danach, nach Mezcal meine ich. Und vom Peyotl wird einem übel. Und dieses schreckliche Schamgefühl war am nächsten Tag nur noch ärger als zuvor. Ich schäme mich ja so. Bedenken Sie nur, ich, eine Beta, hatte ein Kind. Versetzen Sie sich in meine Lage.« Die bloße Andeutung machte Lenina schaudern. »Obgleich ich schwören kann, dass es nicht meine Schuld war. Ich weiß es ja immer noch nicht, wie es kam. Ich habe doch den ganzen Malthus-Drill mitgemacht. Sie wissen doch, wo 1, 2, 3, 4 gezählt wird. Den ganzen Kurs, ich schwöre es. Trotzdem ist das Malheur passiert und hier gibt's selbstverständlich keine Abtreibungsklinik oder dergleichen. Übrigens, ist die immer noch in Sanssouci?« fragte sie. Lenina nickte. »Und noch immer jeden Dienstag und Freitag angestrahlt?« Lenina nickte abermals. »Der schöne rosa Glasturm.« Die arme Philine hob das Gesicht und betrachtete mit geschlossenen Augen verzückt die leuchtenden Bilder ihrer Erinnerung. »Und die nächtlichen Seen«, flüsterte sie. Große Tränen quollen langsam zwischen den dicht geschlossenen Lidern hervor. »Und abends der Heimflug vom Casino-Club. Dann ein heißes Bad und Vibro-Vakuum-Massage. Aber hier...« Sie seufzte tief, schüttelte den Kopf, öffnete die Augen, schnüffelte ein paar Mal und schneuzte sich dann mit den Fingern, die sie am Kleidersaum abwischte. »Oh, entschuldigen Sie vielmals«, sagte sie, als sie Leninas unwillkürliche Grimasse des Ekels bemerkte. »Ich weiß, das gehört sich nicht, entschuldigen Sie, aber was soll man tun, wenn es keine Taschentücher gibt? Ich weiß noch genau, wie ich außer mich geriet über den vielen Schmutz, und weil nichts aseptisch war, als man mich hierher brachte, hatte ich eine grässliche Kopfwunde. Sie ahnen nicht, mit was man sie behandelt hat. Mit Dung, jawohl, mit Dung. Je zivilisierter, desto sterilisierter, sagte ich ihnen immer wieder, und hopp, hopp, hopp, Bazillchen, lauf, Galopp. Hier bei uns gedeihst du nimmer, marsch ins Klo und Badezimmer, wie zu den kleinen Kindern. Natürlich verstanden sie kein Wort. Wie sollten sie auch? Und schließlich muss ich mich wohl daran gewöhnt haben. Wie soll man denn auch seine Sachen sauber halten, wenn es kein Wasser gibt? Sehen Sie sich diese Kleider an. Solch elendes Wollzeug ist nun einmal kein Acetat. Es hält und hält, und man soll es flicken, wenn es zerrissen ist. Aber ich bin eine Beta und habe nur im Befruchtungsraum gearbeitet, und niemand hat mir jemals so etwas beigebracht. Es gehörte nicht zu meinen Aufgaben. Und es galt auch immer, für ungehörig Kleider zu flicken, wegwerfen, wenn sie schäbig werden, und neue kaufen. Je mehr Nähte, desto mehr Nöte. Das stimmt doch. Ausbessern ist unsozial. Hier dagegen ist alles ganz anders. Als lebte man in einem Narrenhaus. Alles, was sie treiben, ist verrückt. Sie blickte sich um und sah, dass Michel und Siegmund den Raum verlassen hatten und draußen im Staub und Unrat vor der Hütte auf und ab gingen. Dennoch dämpfte sie vertraulich die Stimme und neigte sich so nahe zu Lenina, die erstarrend zurückschreckte, dass ihr nach Embryogift riechender Atem deren Schläfe und Wange streifte. »Nehmen Sie zum Beispiel«, flüsterte sie heiser, »die Art und Weise, wie es hier zwischen Männern und Frauen gehalten wird. Verrückt, sage ich Ihnen, einfach verrückt. Jeder ist doch seines nächsten Eigentum, nicht wahr?« »Nicht wahr?« fragte sie eindringlich und zog Lenina am Ärmel. Lenina nickte mit abgewandtem Kopf, stieß den angehaltenen Atem aus und vermochte neue, verhältnismäßig reine Luft zu holen. »Also hierzulande«, fuhr Feline fort, »ist es Brauch, dass jeder nur einem einzigen Menschen gehört. Und wenn man sich mit mehreren einlässt, wie bei uns daheim, wird man für lasterhaft und unsozial gehalten, gehasst und verachtet.« Einmal kam ein Rudel Weiber zu mir und schlug Krach, weil ihre Männer mich besuchten. Warum auch nicht? Und dann stürzten sie sich auf mich. Nein, das war zu schrecklich, das kann ich Ihnen gar nicht erzählen. Feline verbarg schaudernd das Gesicht in den Händen. Sie sind solche Furien, die Weiber hier. Wahnsinnige, grausame, wahnsinnige. Von Malthus Drill und Embryoflaschen und Entkorkung oder dergleichen haben sie natürlich keine Ahnung. Daher kriegen sie fortwährend Kinder wie Hündinnen. Es ist widerlich, wenn man bedenkt, dass auch ich, oh fort, und dennoch war Michel ein großer Trost für mich. Ich weiß nicht, was ich ohne ihn getan hätte. Er geriet zwar jedes Mal außer sich, wenn ein Mann mich, schon als ganz kleiner Junge, einmal, da war er aber schon älter, versuchte er, den armen Vajusiva umzubringen. Oder war es Popé? Nur weil er manchmal bei mir lag. Ich konnte ihm einfach nicht klarmachen, dass sich das für zivilisierte Leute so gehört. Wahnsinn scheint ansteckend zu sein. Michel scheint ihn von den Indianern erwischt zu haben. Denn er war natürlich viel mit ihnen zusammen, obwohl sie immer so gemein zu ihm waren und ihm nichts von dem tun ließen, was die anderen Jungen tun durften. In gewissem Sinne war das ja ganz gut, weil ich ihn dadurch wenigstens ein bisschen aufnormen konnte. Sie machen sich gar keinen Begriff, wie schwer das war. Man weiß doch über so viele Dinge nicht Bescheid. Es gehörte eben nicht zu meinen Aufgaben, sie zu wissen. Wenn zum Beispiel ein Kind fragt, wie ein Helikopter fliegen oder wer die Welt erschuf, was soll man da antworten, wenn man eine Beta aus dem Befruchtungsraum ist? Tja, was soll man da antworten?